Entscheidet sich, wer in den nächsten Jahren in unserem Namen spricht. Es gibt viele Parteien, die Auswahl scheint enorm, doch leider sind sie allesamt komplett systemkonform, so wie in der DDR. Nur halt ein bisschen bunter, zur Wahl steht 20 Mal das Gleiche und alle wählen munter. Wahrscheinlich wählen wieder 40% CDU. Sozial und für die Menschen waren, heute sind sie nur noch für sich selber und für ihre Scheißgehälter. Die meisten haben selbst noch nie gearbeitet im Leben und wollen doch, welch Ironie, die Arbeiter vertreten. Ihr Redetalent lassen sie sich gern fürstlich entlohnen und das Volk bekommt Hartz IV. Yeah. der Natur der